Ja, was wir hier sehen, ist ein visuelles Werk von Nanni Balestrini. Er hat das ein paar Mal gemacht. Also beziehungsweise, es gibt kein Original oder das Original ist verschwunden. Ursprünglich waren es Ausschnitte, Schlagzeilen aus einer Zeitung. Die Gruppe, die er damals mitgegründet hat, 1969, hieß Potere Operaio, also Arbeitermacht. Und im Grunde genommen ist es aber ein Artikel, den wir hier sehen. Ja, es geht oben los mit der Frage, was ist die menschlichste Dimension der Arbeit? Antwort: der Streik. Und dieser Satz geht gleich weiter. Der Streik bei Fiat ist erfolgreich. Fiat, Doppelpunkt. Klassenkampf der Arbeiterklasse. Fiat, Wiederaufnahme des Kampfes. Und dann der Kommunismus von Potere Operaio. Der Prozess der Organisierung. Organisation, die revolutionäre Organisation aufbauen. In der Krise der kapitalistischen Macht. Und auf der rechten Seite ist sozusagen das, was weggeschoben wird, nämlich Sfruttamento capitalistico, also die kapitalistische Ausbeutung. Das heißt, was auf den ersten Blick so aussieht wie so eine Wortfolge, wie sie heute jedes bessere Textverarbeitungsprogramm machen kann, ist tatsächlich ein literarisch-ästhetisches Werk und gleichzeitig natürlich ein agitatorisches Plakat. Nanni Balestrini hat es das erstmal 1969 gemacht. Das ist jetzt eine Reproduktion aus dem Jahr 1972 und die neueste Reproduktion, die ich gesehen habe, ist aus dem Jahr 2015. Also das heißt, es wurde immer wieder reproduziert. Es gibt kein Original. Es ist das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Also auch darin ist Nanni als visueller Künstler, als bildender Künstler ganz avantgardistisch. Gut, das war meine Vorrede, aber eigentlich sollte die Vorrede Nanni gehören. Nanni ist ja 2019 verstorben und er war unglaublich selbstironisch. Und ich hoffe, das teilt sich in dem kurzen Stück, was wir jetzt sehen, mit. Der Ton ist italienisch, die Untertitel sind deutsch. Okay. Prologo epico. Eccomi qua ancora una volta. Davanti al pubblico della poesia. Istituto di fronte a me, benevolmente, mi guarda e si aspetta la poesia. Come sempre, io non ho niente da dirgli. Come sempre, il pubblico della poesia lo sa benissimo. Certamente non si aspetta da me un polimentico, visto anche che non ha fatto niente per ispirarlo. L'antico poeta epico, infatti, come tutti sappiamo, non era il responsabile della sua poesia. Il suo pubblico ne era il vero responsabile, perché aveva un rapporto diretto con il suo poeta che dipendeva dal suo pubblico per la sua ispirazione e per la sua remunerazione. La sua poesia si sviluppava dunque secondo l'intenzione del suo pubblico. Il poeta non era che l'interprete individuale di una voce collettiva che narrava e giudicava. Questo non è certamente il nostro caso. Non è per questo che siete qui oggi in questa sala. Purtroppo quello che state ascoltando non è il nostro poeta epico. E questo perché da tanti secoli, come tutti sappiamo, la scrittura prima e successivamente la stampa hanno separato con un muro di carta e di piombo il produttore e il consumatore della poesia scritta, che si trovano così irrimediabilmente separati. E perciò oggi il poeta moderno non ha più un suo pubblico da cui dipendere, da cui essere ispirato e remunerato. Sono pubblici anonimi e occasionali, come voi qui ora di fronte a me, non più una voce collettiva che attraverso la sua voce individuale racconta e giudica. Il suo rapporto col pubblico ha perso ogni valore, dicono. Non gli rimane che concentrare il suo interesse sui problemi dell'individuo singolo, sui suoi comportamenti particolari. Il poeta moderno è autosufficiente, praticamente mai rinumerato. Non pronuncia alcun giudizio. Ciò che conta per lui, ci dicono, è soltanto il suo immaginario, le sue ossessioni, consce e inconsce. Perché per lui non esiste, ci dicono, è l'individuo come singolo, irriducibilmente diverso e separato dagli altri. E così il poeta moderno, solo, o anche davanti al pubblico della poesia, dialoga individualmente con la sua poesia. Ja, soweit Nanni. Es ist jetzt so, dass das natürlich 2014 auf dem Lyrikkongress in Rom war. Das vor ihm sitzende Publikum war ein bürgerliches Publikum. Die haben sehr viel Geld dafür bezahlt, dass sie sich von ihm beschimpfen lassen. Und er hat sich nicht an euch gewendet. Denn es war immer klar, wenn er von irgendjemandem inspiriert wird und sich inspirieren lässt, dann sind das die sozialen Bewegungen, dann sind das die Linken, dann sind das die Diskussionen der Linken. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen, die zugleich eine Zeitreise sein soll. Und zwar führt uns der Trip nach Italien, und zwar vor allem in das Italien der 1960er und 1970er Jahre. Um dort, wenn man so will, die Vorgeschichte, die Archäologie des großen Ausbruchs von 1969, des sogenannten heißen Herbstes, ein bisschen nachzugehen. Als Reiseführer sollen weniger theoretische und analytische Befunde, also nicht noch mehr Theorie dienen, sondern vielmehr Schilderungen, dokumentarische und literarische Texte. Neben ein paar anderen, insbesondere von Nanni Balestrini. Vielleicht so in ganz kurzen Worten, Nanni Balestrini wurde 1935 in Mailand geboren und war bereits in den 1950er Jahren, also mit ungefähr 20, ein kleiner Star der italienischen Neo-Avantgarde. Er hatte damals schon zwei Sammelbände organisiert, die Neo-Avantgarde, die literarische Neo-Avantgarde in Italien wird immer als Gruppo 63 bezeichnet. Es war aber nicht eine Gruppe wie in Deutschland die Gruppe 47. Es waren Künstler, die sich kannten, die ähnliche Ziele verfolgten, die avantgardistische Texte produzierten. Und Nanni war insofern ein bisschen herausragend, weil er seine Cut-Ups und seine lettristischen Experimente eigentlich nie losgelöst von irgendwelchen sozialen Fragen, von irgendwelchen Kämpfen, die er vorfand, gemacht hat. Ja, Balestrini experimentiert damals mit Rekombinationen in Lyrik und Prosa und ist 1961 einer der ersten, die sich dazu auch eines Computers bedienen. Also dieses Gedicht ist in deutscher Übersetzung auch von Andreas Lührer hier in dem Sammelband, das war jetzt der Werbeblock, Landschaften des Wortes. Es ist ein Gedicht, das aus drei Zeitungsmeldungen besteht. Die Zeitungsmeldungen hat Nanni in italienischer Übersetzung in eine richtige Länge gebracht und in so etwas Ähnliches wie ein Versmaß. Und der Computer hat diese Kombinationen der verschiedenen Zeilen zueinander gestellt. Das war damals etwas Neues. Was es war 1961, es war die Wiederaufrüstung. Der eine Bericht war der Abwurf der Atombombe über Hiroshima. Der zweite Bericht war die Hinrichtung eines Mörders in den USA. Und den dritten Bericht habe ich jetzt gerade vergessen. Also, und das wurde eben rekombiniert. Das war dieses Gedicht. Bekannt ist er hierzulande vor allem für seine erzählerische Prosa, für seine politische Prosa, also zum Beispiel für die Bücher Wir wollen alles, Die Unsichtbaren, Der Verleger, oder in letzter Zeit sind auch noch neuere Sachen oder andere Sachen, Blackout ist übersetzt worden, Carbonia, Wir waren alle Kommunisten, ist übersetzt worden. Das sind aber Sachen, die auch schon 20 Jahre alt sind. Und bekannt ist er eben auch für das, was wir am Anfang gesehen haben, diese visuellen Collagen, die er Chronogramme nannte, Chronogramme. Auf den ersten Etappen unserer kleinen Reise wird uns Balestrini vor allem als ein Chronist und Erzähler begegnen, und zwar insbesondere als Mitverfasser eines Buches, das in der deutschen Übersetzung Die goldene Horde heißt, L'Orda d'Oro im Italienischen, und Mitverfasser. Er hat es gemeinsam mit Primo Moroni geschrieben. Primo Moroni war ein sehr, sehr wichtiger, bekannter Buchhändler und Archivar in Mailand. Und was haben sie gemacht? Sie haben nicht einfach ein 600-Seiten-Buch, also in der deutschen Übersetzung ist es ein bisschen kürzer geworden, weil nicht alles übersetzt wurde. Sie haben nicht einfach ein 600-Seiten-Buch geschrieben, sondern sie haben ein 600-Seiten-Buch kombiniert. Das heißt auch hier, sie haben Dokumente genommen, haben sie in ihren eigenen Text eingefügt. Manchmal ist es sichtbar gemacht. Quellen sind manchmal angegeben, manchmal sind sie auch nicht angegeben. Man merkt es häufig daran, dass sich der Ton ändert, dass sich der Stil ändert, dass die Erzählperspektive oder die Darstellungsperspektive geändert wird, dass andere Begriffe auftauchen. Daran merkt man, dass jetzt andere Autorinnen und Autoren ins Spiel kommen, aber es ist im Grunde genommen vorne draufstehen, sie nicht als Herausgeber, sondern als Autoren. Das war in Italien, als das Buch erschien, 1987, war das die Zeit nach einem Jahrzehnt politischer Repression, und alle Dokumente oder praktisch alle Dokumente, die sie verwendet haben, gab es nur noch in privaten Archiven. In den öffentlichen Bibliotheken waren diese Dokumente nicht mehr vorhanden. Die Repression nach 1979 sah wirklich so aus, dass Hunderte Intellektuelle ins Exil gehen mussten, dass Tausende Aktivistinnen und Aktivisten verhaftet wurden und in Sondergefängnissen landeten, und dass die Verlage linke Publikationen aus ihrem Programm nahmen. Also zum Beispiel Feltrinelli, einer der bekanntesten und auch linken Verlage in Italien, hat sich den Staatsanwälten gebeugt und hat praktisch alle Schriften von Toni Negri und Mario Tronti aus dem Verlagsprogramm genommen. Das heißt, 1987, 88, als sie dieses Buch gemacht haben, war es einfach auch eine Art Archäologie, eine Wiederherstellung eines historischen Gedächtnisses. Okay. Genug der Vorrede. Wir starten unsere kleine Reise im Sommer 1960. Es war ein heißer Sommer. Wahrscheinlich nicht so heiß wie dieser. Es ist der 2. Juli 1960. Und nichts passiert. Entschuldigung. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento ed urla la bufera. Fausto Amodei singt in seinem Lied vom Sommer 1960, als nach einer antifaschistischen Demonstration oder während einer antifaschistischen Demonstration in die Menge geschossen wurde und Genossinnen, Genossen starben. Er singt die letzte Zeile, der Wind pfeift und der Sturm heult. Und jene Tage, Ende Juni, Anfang Juli 1960, lassen trotz der Tragik der Ereignisse etwas Neues aufblitzen. Nanni Balestrini und Primo Moroni stellen im Rückblick in ihrem Buch Die Goldene Horde fest, dass diese Tage den Auftakt einer Welle von Kämpfen markieren. Kämpfe um soziale Befreiung gegen Ausbeutung und Unterdrückung, die fast zwei Jahrzehnte anhalten sollten und die, um es in den Worten Toni Negris zu sagen, Zitat, die italienische Situation in den 1960er und 1970er Jahre zu einem außergewöhnlichen sozialen und politischen Laboratorium gemacht hat. Wie ließe sich der Ausgangspunkt dieser italienischen Situation knapp umreißen? Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Italien sah so aus, dass die Partisaninnen und Partisanen der Resistenza, der Widerstandsbewegung, das faschistische Regime Mussolinis gestürzt hatten und Italien aus Krieg und Faschismus geführt hatten. Natürlich waren die alliierten Armeen auch beteiligt, aber gerade in Norditalien war es fast allein das Verdienst der Resistenza. Einige kommunistische Gruppen der Resistenza wollten 1945 den Kampf fortsetzen, wollten, wie es hieß, dalla Liberazione alla Rivoluzione fortschreiten, also von der Befreiung zur Revolution. Doch die kommunistische Partei, der PC, stellte diese Bestrebungen sehr schnell kalt. Togliatti und die Führungsgruppe um Togliatti hatte die Losung ausgegeben, ja zum parlamentarisch-demokratischen Weg, nein zum revolutionären Prozess. Aber die soziale Basis des PC, damals eine Partei mit über 2 Millionen Mitgliedern und ungefähr 6 bis 8 Millionen Stimmen bei den Parlamentswahlen, also ungefähr 20 bis 25% Anteile am Parlament. Diese soziale Basis war damals vor allem die Arbeiterklasse des Nordens, die Arbeiterklasse in der Industrie. Und Nanni Balestrini und Primo Moroni beschreiben diese Arbeiterklasse. Zitat. Stark von antifaschistischer Kultur geprägt, war sie Träger einer Welt von Werten, die alle um die Ideologie der Arbeit und das Selbstverständnis kreisten, der gesunde und produktive Teil der Nation zu sein. Mit ihrem Zentrum in den Fabriken, stolz auf die eigene fachliche Qualifikation und vertrauensvoll gegenüber der politischen Leitung des PC, sah sich die Klasse als Bewahrerin einer durch die Arbeitswelt zu verwirklichenden historischen Aufgabe, nämlich der ständigen Weiterentwicklung der Produktivkräfte und der Umsetzung der aus der Resistenza geborenen Verfassung. Auf der anderen Seite gab es ebenfalls im Norden das Kapital. Es gab auch in Italien einen Marshallplan und insbesondere das norditalienische industrielle Dreieck zwischen eben Genua, Mailand und Turin profitierte erheblich von diesem Marshallplan. Es kam zu einem schnellen Wiederaufbau und der Modernisierung vor allem der Metall- und Maschinenindustrie. Im sogenannten Wirtschaftswunder der 1950er Jahre wirkten also drei Faktoren zusammen, nämlich einmal die sehr hohe Produktivität der qualifizierten Arbeit, dann die Umstrukturierung der Produktion durch Einführung des sogenannten amerikanischen Systems, also fordistische Produktion, Fließbänder, Mechanisierung, neue Form der industriellen Arbeitsteilung und drittens eben nicht zuletzt die verheerende Schwäche der gewerkschaftlichen Vertretung in den Betrieben. Das ist leider kein Bild aus den 50er Jahren. Es gibt zu wenige Bilder, zu wenige Fotos, ich habe keines gefunden. Das ist der Fiat 600, das müssten die Anfang der 60er Jahre sein. Moment. Wie ihr seht in der Überschrift, die Märzstreiks 1943, also man kann nicht sagen auf der Höhe des Faschismus, aber im März 1943 war noch nicht abzusehen, dass es mit Mussolinis Regime steil bergab gehen würde. Die Amerikaner waren noch nicht in Sizilien gelandet. Die Armeen, die italienischen Armeen waren zusammen mit den Nazi-Armeen im Ost, sogenannten Ostfeldzug. Das heißt, das Regime war eigentlich noch gefestigt. Aber trotzdem kam es im März 1943 zu einer Arbeitsniederlegung, zuerst in Halle 19 in Turin bei Fiat. Dann Streik breitete es sich zuerst auf das ganze Werk, dann auf ganz Turin und binnen weniger Tage praktisch auf die gesamte Industrie in Norditalien aus. Hunderttausende Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligten sich. Das faschistische Regime reagierte zwar mit Härte, doch waren die Massenstreiks des März 1943 ein starkes Signal für den Widerstand und leiteten schließlich auch den Sturz des Regimes ein. Kleinen Moment vor dem nächsten Zitat. Balestrin und Moroni resümieren die Ereignisse. Beginnend mit dem legendären Streik vom März 1943 beteiligt sich die Arbeiterklasse der Fiat 10 Jahre lang massenhaft an Kämpfen, die in ihrer politischen Ausrichtung zweifellos revolutionäre Züge tragen. Fiat in Turin wird zum Austragungsort einer der wichtigsten Auseinandersetzungen zwischen den neuen Organisationsformen, die sich der Nachkriegskapitalismus geben sollte, und den ihrem Selbstverständnis nach fortgeschrittensten Institutionen der Arbeiterklasse, nämlich den Fabrikräten. Nach Ende des Krieges wird die Fiat 8 Monate lang von Kommissaren geleitet, die vom GLN, dem Befreiungskomitee der Resistenza, ernannt worden waren. Dies kommt den rätekommunistischen Vorstellungen einer Leitung der Produktion durch die Arbeiterklasse sehr nahe. Also wir befinden uns jetzt in den ersten Nachkriegsjahren. Doch 1943 wird dieser politisch-revolutionäre Impetus gebrochen. Auf staatlicher Ebene gibt es autoritäre Tendenzen, die sich unter dem Motto Stärkung des Staates vollziehen, und gleichzeitig geht die Konzernleitung von Fiat zum direkten Angriff auf die Arbeiterklasse und die Gewerkschaftsorganisationen im Betriebe über. Es kommt zu einer Reihe von Maßnahmen, so wird das Streikrecht eingeschränkt. Es werden sogenannte Kooperationsboni eingeführt, das heißt, wenn Arbeiter weder krank sind noch streiken, bekommen sie am Jahresende so etwas Ähnliches wie Weihnachtsgeld. Militante der Gewerkschaft werden entlassen. Andere Militante werden in einzelnen Abteilungen isoliert. Die Bewegungsfreiheit innerhalb des Fabrikgeländes wird eingeschränkt. Sogenannte gelbe Gewerkschaften werden gefördert und die Institutionen gewerkschaftlicher Vertretungen im Betrieb werden ausgehöhlt und geschwächt. Also das, was vergleichbar mit den deutschen Betriebsräten vielleicht ist. Wichtig ist vor allem der Punkt, dass die Bewegungsfreiheit innerhalb des Fabrikgeländes eingeschränkt wird. Das heißt, die Arbeiterinnen und Arbeiter durften ihre Abteilungen nicht mehr verlassen. Sie mussten vom Tor zu ihren Spinden gehen, sich umziehen und von dort direkt in ihre Abteilung. Sie durften nicht in anderen Abteilungen sich aufhalten. Die Kommunistische Partei und die kommunistischen und sozialistischen Gewerkschaften, die damals ihre Politik am industriellen Wiederaufbau, an der Erhöhung der Produktivität und eben an den sogenannten nationalen Interessen des Landes ausrichteten, konnten dem nichts entgegensetzen. Und es ist kein Zufall, dass sich beispielsweise die starke kommunistische Metallarbeitergewerkschaft, die FIOM, in Flugblättern noch Mitte der 50er Jahre von sich ereignenden spontanen sogenannten wilden Streiks distanziert und stattdessen von der Notwendigkeit spricht, den Blick über die Werkstore hinauszurichten, also das große und das große Ganze im Blick zu behalten. In einem späteren literarischen Text, also in dem schon erwähnten Buch Carbonia, bringt der namenlose Ich-Erzähler Nanni Balestrinis diese zeitgenössische Haltung der Arbeiter zum Ausdruck, wenn er sagt: Nach dem Befreiungskampf haben wir mit dem Kampf nicht weitergemacht, um zumindest die Grundlagen für den Kommunismus zu schaffen. Das war also die Situation und das war auch die Ideologie Mitte der 50er Jahre. Die Arbeiter schaffen die Grundlagen des Kommunismus und deswegen halten sie mehr oder weniger Ruhe. Es gab Streiks, aber sie waren eben relativ spontan, relativ wirkungslos. Etwas Neues passierte dann im Juni 1960. Genua war damals zweifellos eine rote Stadt. Lebendig in Erinnerung war beispielsweise, waren die Tage im Juli 1948. Damals gab es einen Attentat auf Palmiro Togliatti. Togliatti überlebte, aber binnen weniger Stunde hatten damals Arbeitsniederlegungen in Genua zum Generalstreik geführt. Bewaffnete Arbeiter und ehemalige Partisanen besetzten die Hafenstadt. Nochmal der Ich-Erzähler aus Carbonia. Zitat. Kurz darauf erhielten die Arbeiter die Nachricht über den Mordversuch an Togliatti und 13.000 Arbeiter strömten aus den Werften und den Fabriken. Sie strömten alle nach draußen und sie versammelten sich am Hafen. Nach einer Weile erschien eine Polizeikolonne und wurde sofort von drei verschiedenen Punkten aus attackiert. Da war eine enorme Menge Leute. Arbeiter und Matrosen, alle zusammen und alle waren richtig in Rage. Die ersten 5 Mannschaftswagen wurden umgeschmissen und angezündet. Die Polizei schoss mit Maschinenpistolen und 2 Arbeiter fielen verwundet zu Boden. Es war nicht wegen Togliatti, weil Togliatti war nur eine Gelegenheit, weil sonst gibt es halt andere Chefs. Aber alle fingen von selber an, ein für alle Mal abzurechnen. Und die Partisanenbrigaden haben sich schnell reorganisiert. Sofort waren überall wieder Waffen verfügbar, sogar Maschinengewehre und Panzerfäuste. Alles wurde wieder hervorgeholt. Aber am nächsten Tag kamen die Parlamentarier des PC mit dem Befehl, alles zu stoppen. Und so war es ohne Organisation. Am Ende wurden die Waffen niedergelegt und alles endete in ganz Italien. Es endete mit vielen Toten, vielen Verletzten und vielen Leuten im Gefängnis. Das war 1948. Die Explosion der Ereignisse, die wir hier sehen, 12 Jahre später, im Sommer 1960, weist trotzdem Parallelen auf. Unmittelbarer Anlass für diese Revolte war ein für den 2. Juli geplanter Kongress des MSI, der Partei der italienischen Faschisten. Und zwar ausgerechnet im roten Genua, also eine offene Provokation. Eine Woche vor der geplanten Zusammenkunft der Faschisten organisieren Studierende eine öffentliche Protestversammlung. In Die Goldene Horde ist ein Dokument aus einem Buch des Historikers Danilo Montaldi zu finden. Zitat: Die Versammlung findet auf einem Platz statt, der ein frequentierter Treffpunkt von Hafenarbeitern und Seeleuten ist. Die Sirenen der Polizeiwagen alarmieren die Hafenarbeiter und auch Arbeiter der naheliegenden Fabriken, die mit Haken und Eisenstangen bewaffnet herbeieilen, um die Studenten zu verteidigen. Die Organisationen der Linken, die der Kampagne gegen den Kongress einen streng legalen Charakter geben möchten, beschränken sich darauf, auf antifaschistische Parolen zurückzugreifen und Anträge zu formulieren, in denen von der Regierung gefordert wird, den Kongress zu verbieten. Der Generalstreik führt zu außergewöhnlich gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Ordnungskräften und Demonstranten, die mit Steinen, Schrauben und Eisenstangen kämpfen. Unter den Demonstranten sind die Jugendlichen die entschiedensten und militantesten. Um die Bewegung zu stoppen, verteilt die kommunistische Gewerkschaft Cicile eine Erklärung, in der es heißt, dass Verhandlungen im Gang seien und dass das Verbot des Kongresses bevorstehe. Am 2. Juli machen die Behörden einen letzten Versuch, die Unruhen abzuwiegeln. Aber die Arbeiter sind zu allem entschlossen und drohen, die eigenen Führer zu übergehen, falls die Faschisten ihren Kongress beginnen. Schließlich tritt die Regierung den Rückzug an, der Kongress wird verboten. Und Montaldi zieht ein Fazit. 10 erschossene Arbeiter bei den Straßendemonstrationen, Vertagung des Kongresses des MSI, Demonstrationen in zahlreichen Städten, Sturz der von den Stimmen der Faschisten gestützten Regierung unter dem Ministerpräsidenten Fernando Tambroni und ihre Ersetzung durch eine Regierung unter Amintore Fanfani, dem Leader der linken Christdemokraten. Das ist vordergründig die Bilanz der Juni- und Juli-Tage. ein Sieg des Antifaschismus? Es wäre falsch, bei diesem Datum stehen zu bleiben. Eine ganz neue Kraft ist in jenen Tagen in Erscheinung getreten. Diese Kraft, die sowohl die Projekte der Bourgeoisie als auch die der linken Parteien sprengte, war die Masse der jungen Arbeiter und Studenten. Zitat Ende. Wer aber waren diese Jugendlichen? Wer war diese ganz neue Kraft? In den Zeitungen jener Zeit wurden die Ereignisse abwertend als Revolte der Jugendlichen mit den gestreiften T-Shirts oder Hemden tituliert. Bei Demonstrationen und Streiks fallen sie durch Kampfformen auf, die den bürokratischen Organisationen der Linken fremd sind. Montaldi schreibt, in Genua und anderswo sind die Arbeiter und Jugendlichen nicht nur mit den Repressionskräften zusammengestoßen, sondern auch mit den Führern und Ordnungskräften der Linken, die versuchten, ihre Aktionen zu bremsen und diesen einen ausschließlich legalen und nicht offensiven Charakter aufzudrücken. Woher kommen diese Jugendlichen? Nanni Balestrini und Primo Moroni versuchen eine Annäherung. Sie heben in ihrem Buch rückblickend zwei entscheidende Dynamiken hervor. Nämlich erstens, in den langen, scheinbar so ruhigen 50er Jahren hatte sich eine größtenteils während des Kriegs geborene Generation herausgebildet, die ein deutliches Unbehagen und deutliche Unzufriedenheit mit der rigiden Kanalisierung des täglichen Lebens zumindest in einigen Bereichen zum Ausdruck brachte. Die Perspektive der Fabrikarbeit wurde immer unerträglicher. Gleichzeitig war die Arbeitslosigkeit im Norden drastisch zurückgegangen, da die neue industrielle Produktion mit ihrer massiven Einführung der Fließbandarbeit eine enorme Ausweitung des Arbeitskräftebedarfs mit sich brachte. Das ist die eine Seite. Zum anderen hatte eine enorme Migration vom Süden in den Norden begonnen. In den Metropolen und um sie herum tauchte eine zweite Arbeitergeneration auf. Es war eine aus ihrer bäuerlichen, süditalienischen Kultur herausgerissene Generation mit der Erinnerung an die großen Niederlagen der Nachkriegszeit und ohne die Geschichte des Partisanenwiderstands, daran gewöhnt, Arbeit als Schufterei und nicht als Befreiung zu sehen. In der Produktion, auf der niedrigsten Stufe eingesetzt, zog diese Generation keinerlei Befriedigung aus ihrer Rolle als Arbeiter. Also die beiden Autoren, Balestrini und Moroni, analysieren es so, dass es die Jugend war, die aber einerseits aus dem Norden kam, kein Interesse mehr an der Industrie hatte und andererseits aus dem Süden überhaupt kein Interesse überhaupt an Arbeit. Ja, okay. Kommt uns irgendwie bekannt vor, ist das Rassismus? Ich weiß es nicht. Wir werden nachher wir wollen alles noch ein Stück hören, wo das genau so klingt. Und das hier ist ja 1987, 88 geschrieben. Wir wollen alles beruht auf Interviews, die Nanni Balestrini 1969 gemacht hat, 1969 bis 1971. Und ich kann mich noch erinnern, als ich Nanni das erste Mal begegnete, das war in Ende der 70er Jahre, da hatte er immer noch diesen unglaublich großen Kassettenrekorder, mit dem er alles, was gesagt wurde, aufnahm. Und ich habe ihn damals gefragt, für was brauchst du das? Und er hat gescherzt, für das Fernsehen. Ja, es hat mich nicht beeindruckt, aber er hat gedacht, ein Deutscher ist vom Fernsehen beeindruckt. Okay. Was sie aber in dieser kurzen Raffung beschreiben, ist tatsächlich eine epochale Veränderung in der Klassenzusammensetzung der Arbeiterklasse. Eben der traditionelle Teil der Klasse, ideologisch geprägt, wie wir schon gehört haben, durch den sogenannten Arbeiterstolz, also durch den Professionalismus der Facharbeiterschaft, politisch geprägt durch die Erfahrung der Resistenza, politisch orientiert am PGI, häufig in einem gewissen Sinn die klassenbewusstesten Arbeiterinnen und Arbeiter. Dieser Teil der Klasse verliert mit der Einführung der automatischen Fertigungsprozesse zunehmend an Bedeutung. Man muss es sich so vorstellen, in Größenordnungen, Mitte der 50er Jahre arbeiteten bei Fiat ungefähr 100.000 bis 150.000 Arbeiterinnen und Arbeiter, also bei Fiat in Turin. Dann wurde Mirafiori Sud gebaut, Mitte der 50er Jahre, und die Arbeiterzahl verdoppelte sich fast auf 250.000. Das heißt, 250.000 Menschen arbeiteten in drei Schichten, bauten Autos, bauten Lastwagen, bauten Maschinen, bauten ja alles, was Fiat eben so gebaut hat. Das ist die Dimension. Das heißt, innerhalb von ungefähr 10 Jahren 100 bis 150.000 Arbeiterinnen und Arbeiter mehr. Tatsächlich, ich sage das nicht nur aus Gendergründen, Arbeiterinnen und Arbeiter, tatsächlich in der Sattlerei arbeiteten viele Frauen. Auch in der Endmontage gab es Frauen, aber natürlich die meisten waren Männer. In den Mittelpunkt dieser veränderten Klassenzusammensetzung oder im Mittelpunkt dieser veränderten Klassenzusammensetzung standen diese neuen Kräfte, die alle oder fast alle aus dem Süden in den Norden geströmt waren, angezogen, wie der marxistische Soziologe Romano Alguati das damals genannt hat, von der Fata Morgana des Arbeiterparadieses. Also so ähnlich, was wir heute gehört haben, die Migration nach England, die Zugewanderten wollten schauen, ob in London die Straßen wirklich aus Gold sind, und so wollten die Zugewanderten aus dem Süden tatsächlich das große Geld bei Fiat verdienen oder dachten, das verdienen zu wollen oder so ähnlich. Es war eben vor allem diese Anziehung, und die neuen Arbeiterinnen und Arbeiter waren gering qualifiziert, hatten weder Erfahrung noch großes Interesse am industriellen Arbeitsprozess, besetzten aber eben die Arbeitsplätze bei Fiat oder in den Akkordnähereien der norditalienischen Textilindustrie, also Schlagwort Benetton, damals noch in der Nähe von Turin. Okay, ich gucke mal auf die Uhr. Was ich da im Sommer 1960 bereits angedeutet hatte, explodiert 2 Jahre später in Turin, also 1962. Nanni Balestrini kommentiert die Ereignisse: Nach Jahren des Schweigens ergreift der Massenarbeiter während der Erneuerung der Tarifverträge wild und leidenschaftlich das Wort. Er verdichtet hier diese längerfristigen Veränderungen der Klassenzusammensetzung eben das Entstehen einer neuen Subjektivität mit dem Begriff Massenarbeiter und bezieht sich damit eben positiv auf zeitgenössische Analysen von eben dem schon erwähnten Romano Alguato, Sergio Bologna, Dario Lanzardo, Mario Drondi, Toni Negri und so weiter und so weiter, die damals die ersten Zeitschriften gegründet hatten, Quaderni Rossi, und die später dann eben diese bedeutende Strömung, die man heute allgemein Operaismus nennt, begründet haben. Aber wir wollen heute Abend nicht über Theorie sprechen. Also, in den Tarifverhandlungen 1962 kommt es einerseits zu gewerkschaftlichen Warnstreiks, ganz traditionell, und andererseits eben zu ganz unkoordinierten Arbeitsniederlegen und wilden Streiks. Und ferner zu neuen, sehr mobilisierenden Formen des Protests in den Fabrikhallen, wie eben Abteilungsversammlungen und ganz neu diese fabrikinternen Demonstrationen. Wir haben ja gehört, das war von Valletta, dem damaligen Chef von Fiat, persönlich verboten worden. Also Valletta war so der italienische Taylor, er hat diese ganzen, also es wird ihm die ganze Arbeitsorganisation wird ihm persönlich zugeschrieben, er hatte natürlich noch ein paar andere. Er war Ingenieur und er hat praktisch das Taylor-System perfektionieren wollen. Das war sein ideologisches Projekt. Und Valletta war auch eines der Hassobjekte der Arbeiter. Also diese fabrikinternen Demonstrationen enden dann häufig nicht am Fabriktor, sondern gehen weiter und gehen in die Stadt hinein. Sichtbar wird in den ganzen Aktionen eine autonome Organisierung der Arbeiterinnen und Arbeiter jenseits ihrer traditionellen Organisation. Es wird sichtbar eine Insubordination und Widerstände gegen die Fabrik, gegen die Arbeit als solche, gegen Ausbeutung, Disziplin, Hierarchien. Die Ausstände im Frühsommer oder im Sommer 1962 weiten sich aus. Insgesamt sind dann 250.000 Arbeiterinnen und Arbeiter allein in Turin im Streik und ziehen am 7. Juli, immer im Juli, ins Zentrum der Stadt zur Piazza Statuto. Und dort kommt es dann zu Straßenschlachten mit Polizei und Carabinieri. Also Carabinieri sind die Polizeieinheiten, die kaserniert sind, also so vergleichbar in Deutschland den SEKs oder der Bereitschaftspolizei. Und Balestrini und Moroni berichten. Zitat: In den drei Tagen der Revolte auf der Piazza Statuto, auf dem Höhepunkt eines großen Fabrikstreiks und eng mit ihm verknüpft, tritt zum ersten Mal die Figur des Massenarbeiters auf, des dequalifizierten Arbeiters, der mit seiner hohen Produktivität als pure Arbeitskraft in die Produktion geworfen ist. Er rebelliert gegen die Arbeit, spitzt den Streik extrem zu, organisiert erfolgreich Streikposten in oder vor der Fabrik, aber er trägt den Streik auch aus der Fabrik in die Stadt. Die Zentralität der Fabrik bedeutet eben auch genau dies. Sie ist auf vielfältige Art mit der Stadt verbunden. Auf der Piazza Statuto beginnt die Geschichte der Bewegung der Arbeiterautonomie in Italien. Noch so ein Chronogrammo. Okay, was sehen wir? Ihr erinnert euch vielleicht, dass bei dem Chronogrammo am Anfang, Potere Operaio, stand oben in der Mitte ein einzelnes O. Das ist das O, das hier fehlt. Weil das liest sich Sciopero, Streik. Aber gleichzeitig könnte man auch Opera oder Operaio lesen. Also, und der Titel ist wieder in der Mitte und heißt Ja zur Gewalt, zur Arbeitergewalt. Oder Ja zur Gewalt der Arbeitenden. Also Operaia ist ein Adjektiv. Und wieder gegen die Ausbeutung und Sciopero Generale, also Generalstreik, 120.000 in der Stadt, Kämpfe gegen den Staat, die Vereinigten Arbeitenden siegen gemeinsam. Streiks und Straßenblockaden. Also die Aktionsformen, man sieht es, die Aktionsformen sind hauptsächlich urbane, metropolitane Aktionsformen. Der Streik weitet sich aus. Es gibt Straßenblockaden, es gibt den Kampf gegen den Staat, es gibt die Arbeiter in der Stadt. Es würde jetzt zu weit führen, und die Zeit ist ja auch wirklich schon fortgeschritten, die Ereignisse auch nur ansatzweise zu resümieren, die von 1962 zu dem heißen Herbst von 1969 geführt haben. Deswegen mache ich jetzt mal einen Schnitt. Was jetzt leider hinten runterfällt, ist das, was zwischen 62 und 69 wirklich das Entscheidende war, nämlich die Streiks weiteten sich nicht nur in die Stadt aus, sondern die Stadt reagierte, die Metropolen reagierten auf diese Streiks. Die studentischen Bewegungen, die Universitätsbesetzungen, die feministischen Kämpfe, die Kämpfe um Wohnraum, die Kämpfe um ein selbstbestimmtes Leben, die Ausbreitung der Subkulturen, all das müsst ihr euch dazu denken. Aber das geht, glaube ich. Wir kommen zu diesem. Man sieht so ein bisschen die Ästhetik Die Ästhetik von 1972, die Ästhetik von 1977, die Ästhetik von 2018. Ja. Okay. Also das würde ich sagen, ja, das ist so ein bisschen ML. Ist das ein Kommentar? Das ist, genau, das ist subversive Musik. Okay, Vogliamo tutto. Vogliamo tutto heißt ganz einfach, wir wollen alles. Ich habe so eine alte Ausgabe aus dem Trikont Verlag. Damals hat Trikont noch interessante Bücher gemacht. Später haben sie dann so halb interessante Tonträger gemacht und ich glaube, inzwischen sind sie bankrott. Also, wir wollen uns jetzt zum Ende meiner kleinen Präsentation ein bisschen mit diesem literarischen Text beschäftigen, jenem, wie der Untertitel hier, das könnt ihr natürlich nicht lesen, der Erstausgabe heißt Roman der Fiat-Kämpfe. Das ist ein Untertitel, den der deutsche Verlag damals hinzugefügt hat, weil er sich irgendwie wahrscheinlich nicht denken konnte, dass irgendjemand versteht. Aber die Auflage erschien Anfang 1972, Mitte 1972 gab es dann in Westdeutschland eine Zeitung, die von drei spontaneistischen Gruppen, dem Arbeiterkampf in Frankfurt, wie hießen die in München, einer Münchner Gruppe und einer Hamburger Gruppe gemeinsam zusammen herausgegeben wurde. Die Zeitung hieß auch Wir wollen alles. Später wurden die Protagonisten des Arbeiterkampfes Außenminister und führten Krieg in Jugoslawien. Und ach naja, schöne Geschichte. Das Buch ist interessant. Peter Schotjewitz hat es übersetzt. Peter Schotjewitz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein in Westdeutschland damals in den 70er Jahren sehr bekannter Schriftsteller. Er hatte in Berlin Jura studiert und hat im ersten Bader-Prozess Andreas Bader als Rechtsanwalt vertreten. Wurde dann aber Schriftsteller und Übersetzer, hat auch experimentelle Literatur geschrieben, aber das war seine erste Übersetzung, er hat es ganz gut gemacht, so von Kollege zu Kollegen. Im Vorwort zur Neuauflage schreibt Balestrini über die Intention seiner Erzählung, Zitat, wir wollen alles, hatte sich vorgenommen, die Geschichte des italienischen Massenarbeiters zu schreiben, eine nunmehr weit zurückliegende Geschichte, die sich Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts abgespielt hat. Das ist das Vorwort von 2003. Also er hat so ein bisschen die gleiche Tendenz, die ich heute Abend hatte, dass ich denke, man muss irgendwie erstmal ein bisschen Geschichte ausgraben, um dann über Dinge, die näher sind, zu sprechen. So, die Geschichte beginnt im Mezzogiorno, also in dem berühmten Süden, über den wir heute schon Verschiedenes gehört haben, in der Gegend von Salerno. Und der Ich-Erzähler berichtet. Ich lese es hier vom Manuskript. Okay, im Süden ging das schon seit 10, 15 Jahren so. Die Tätigkeit der Südkasse, die neuen Industrien und dass alles industrialisiert werden müsse. Und auf den Versammlungen damals hieß es, für die Entwicklung des Südens müssten wir arbeiten. Wer eine neue Menschenwürde wolle, müsse produzieren. Einen ganz neuen Süden bräuchten wir. Entwicklung, Brot für alle, Arbeit und so weiter. Das sagten die Christdemokraten, das sagten die Kommunisten, das sagten alle. Stattdessen war das der Startschuss für die Emigration und der Anfang davon, dass alle in die Fabriken im Norden rauf mussten, weil jetzt die Fabriken in Norditalien und in Europa so weit waren, diese ganzen Leute aufzunehmen. Die brauchten sie jetzt für alle die Fließbänder bei der Fiat und bei Volkswagen. Und das war genau der Arbeiter, den sie benötigten. ein Arbeiter, der am Fließband sämtliche Arbeiten machen konnte, so wie er unten im Süden als Tagelöhner oder im Straßenbau gearbeitet hatte und der genauso gut den Arbeitslosen spielen konnte, wenn es nötig war. Während es früher genau umgekehrt gewesen war, früher sollten die Bauern Bauern bleiben und fest an der Scholle kleben. Die Arbeiter aus dem Süden sollten im Süden bleiben, denn wenn sie damals nach Norden und in Europa arbeiten gegangen wären, hätte es da oben ein riesiges Chaos gegeben, weil sie noch nicht darauf vorbereitet waren, mit den Fabriken und allem da oben. Früher habe ich diese Sachen nicht gewusst. Ich habe sie erst in der Diskussion mit den Genossen gelernt, nachdem ich mit der Arbeit für immer aufgehört hatte. Nach dem Schlamassel, den ich den einen Tag in Mirafiori angerichtet hatte. Damals im Süden hatte die KPI den Slogan Junkerland in Bauernhand. Aber was bedeutet dem Tagelöhner das Landeigentum? Worauf es ihnen ankam, das waren die Piepen, die sie nicht hatten. Das ganze Jahr hindurch ein sicheres Einkommen. Deshalb hat die Kommunistische Partei im Süden ihre Politik, die sie in der Zeit der Landbesetzungen gehabt hatte, auch geändert. Sie hat sich in die Städte zurückgezogen, wo die Verwaltungen sitzen und wo sie hinter den unzufriedenen Handwerkern und Beamten herrennt. Während in Badipaglia und Reggio Calabria die großen Kämpfe ausbrechen, die für die Parteikommunisten eine lumpenproletarische Scheiße sind. Badipaglia war so etwas Ähnliches wie ein Aufstand von Tagelöhnern, der sich daran entzündet hat, dass eine Barackensiedlung, so etwas Ähnliches, einer Modernisierungsmaßnahme, wie das damals genannt wurde, weichen musste. Also sie haben den Slum abgerissen, weil sie da eine wunderbare Straße ins Nichts bauen wollten. Und Reggio Calabria, der äußerliche Anlass war, dass die Provinzverwaltung dort weg sollte und in eine andere kalabresische Stadt. Und es gab dann noch andere schwierige Sachen. Aber auf alle Fälle, für die Kommunisten war das immer noch in den 1960er Jahren wohlgemerkt lumpenproletarische Scheiße, wie der Erzähler hier sagt. Damit, also in den ersten drei oder vier Absätzen der Erzählung, sind die Themen benannt, die Balestrini in seiner Geschichte des Massenarbeiters kombinieren und in gewisser Weise gegeneinander stellen wird. Nämlich der Süden, der Norden, die Fiat, die Genossen, die Auseinandersetzung, der Lohn und in gewisser Weise auch die Autonomie. Und keineswegs zufällig sind diese Schlagwörter auch die Kapitelüberschriften von 7 der 10 Kapitel des Buchs. Gut, das ist jetzt ein Thema, das wir heute auch schon mal gestreift haben. Die Probleme des Mezzogiorno, also des Lebens im Süden, sind tatsächlich der Ausgangspunkt für den Weg des Ich-Erzählers. Er ist in seiner Sozialisation von den Konsumversprechen des italienischen Wirtschaftswunders affiziert. Als da wären eine Lambretta, Blue Jeans, Schallplatten, Rock'n'Roll, Pizza essen, tanzen gehen. Ja. Aber er gibt gleichzeitig seinem Vater, einem Gelegenheitsarbeiter, recht. Zitat. Der Vater spricht, ich sage dir nur eins, arbeiten ist nicht gut, sieh zu, dass du es vermeiden kannst. Dieser Gedanken kann, dass die Arbeit eine hässliche Sache war, war glaubwürdiger als das, was meine Mutter gesagt hatte, dass ich überheblich wäre und einen Floh im Ohr hätte, also diese Konsumwünsche. Ich begriff, dass meine Freunde, die auf den Bau gegangen waren, die Sache auch nicht richtig angefasst hatten, also Geld gleich Arbeit und Arbeit gleich glücklich sein. Diese Ablehnung der Arbeit, die hier zum Ausdruck kommt, bleibt aber sehr ambivalent und individualistisch zunächst. Nach dem Verlust eines Jobs bietet ein leidender Angestellter dem Ich-Erzähler eine neue Stelle an. Zitat, aber ich antwortete nur, dass da ein Missverständnis vorliegen müsse. Ich will nicht mehr arbeiten, sage ich zu ihm. Ich will gar nichts tun. Selbstbewusst fordert er lediglich den noch ausstehenden Lohn ein. Er sagt, ich will alles, alles, was mir zusteht. Nicht mehr und nicht weniger, mit mir scherzt man nicht. Der Entschluss schließlich im dritten Kapitel in den Norden zu gehen und dort auch zu bleiben, fällt letztlich aus einem Mangel an Alternativen. Zunächst landete ich Erzähler typischerweise in Mailand, wo er hauptsächlich unter anderen Migrantinnen aus dem Mezzogiorno lebt, bevor er schließlich ebenfalls mit wenig Enthusiasmus weiter nach Turin zieht, um sich bei FIA zu bewerben. Wieder ein kleines Stück. Viele Leute hatten mir gesagt, dass es einem bei der Fiat gut ginge, dass man Urlaub hatte und einen Haufen anderer Dinge. Was mich betraf, war es nicht einmal das, worauf es mir ankam. Der Grund war vielmehr, dass ich es mir in Mailand mit allen meinen Freunden versaut hatte. Keine Möglichkeit mehr. Ich dachte, wenn ich zur Fiat ginge und Geld verdiente, könnte ich mich wieder etwas aufheitern und dann würde man weitersehen. Er geht also nach Turin und begegnet dort das erste Mal der politischen Agitation radikaler Linker und auch linken Gewerkschaften. Er kennt Gewerkschaften, aber er kennt Gewerkschaften nur als eine Organisation, die Mitgliedsausweise ausgibt, dafür Geld verlangt und kleine Dienstleistungen anbietet. Zitat: Vor der Fiat war ich politisch eine Null. Jetzt sah ich, wie die Studenten vor der Fiat ihre Flugblätter verteilten, wie sie mit den Arbeitern sprechen wollten. Das kam mir seltsam vor. Was soll denn das? Fragte ich mich. Die haben doch Zeit, um sich zu amüsieren. Da gehen sie ausgerechnet vor die Fabrik, die größte Scheiße, die es überhaupt gibt. Denn die Fabrik ist wirklich die bescheuertste und beschissenste Angelegenheit, die man sich vorstellen kann. Und dann gehen sie vor die Fabrik. Was sie überhaupt wollen. Ich war direkt ein bisschen neugierig wegen dieser Sache. Ich dachte, am Ende sind sie einfach ein bisschen verrückt. Dummköpfe oder Missionare. Und was sie sagten, interessiert mich überhaupt nicht. Das war im Frühling, im April. Ich war noch nie zu einer Versammlung von den Studenten gegangen. Einmal ging ich hin, am 1. Mai, obwohl ich diesen Festtag nie ernst genommen habe. Das Fest der Arbeit. Das ist doch ein Witz. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Fest der Arbeiter oder Fest der Arbeit. Und habe nie begriffen, warum die Arbeit gefeiert werden müsste. Ich war Arbeiter und das heißt, dass ich den größten Teil des Tages in der Fabrik verbrachte. Und wenn ich nicht zu arbeiten brauchte, wusste ich nichts mit mir anzufangen. Und im Übrigen konnte ich sowieso nichts weiter machen, als mich für den nächsten Tag auszuruhen. Aber einmal ging ich doch aus Jux auf den 1. Mai, um mir die Kundgebung anzuhören. Ich weiß nicht, wer sprach, weil ich niemanden kannte. Und da sah ich all diese Leute mit ihren roten Krawatten, die Fahnen. Aber was ich hörte und was sie sagten, wusste ich schon im Endeffekt. Ich war nicht vom Mond, ich kannte diese Dinge, auch wenn ich sie nicht begriff im Großen und Ganzen. Ja, dieses Unverständnis, dieses individuelle Unverständnis, er kennt niemand, das ist diese Haltung des Bauern vom Land. Nur wenn man jemanden kennt, geht man auch irgendwo hin. Ja, also das bleibt, aber gleichzeitig wird die Rebellion gegen die Arbeit in der Fabrik irgendwie existenzieller und entschiedener. Balestrini verändert dann in einem Kapitel die Fiat, das ist das Kapitel 6, den Ton. Der Ton wird rauer. Zugleich vollzieht sich langsam, schleichend, aber deutlich ein Wechsel in der Erzählperspektive, in der Subjektperspektive. Aus dem Ich des Erzählers wird ein Wir. Jetzt kommt ein, tut mir leid, längeres Zitat oder ein längeres Stück. Der Mensch in der Fabrik entwickelt sich zurück und verhält sich ganz automatisch, wie ein Tier. Also das ist meines Erachtens die Neurose, obwohl ich nicht weiß, ob man dazu Neurose sagen kann oder ob es das richtige Wort dafür ist. Aber wenn du da drin bist, musst du dich so verhalten und wenn nicht, dann bist du auch nicht da drin. Es passiert dann irgendwie noch so ein bisschen was, kleines Gespräch. Ich gehe mir eine Coca aus dem Automaten holen, trink sie aus und komm zu spät zum Fließband. Man muss immer da sein, bevor das Band läuft, niemals hinterher. Da steht schon der Aufseher und die anderen Chefs und alle starren mich an. Meine Arbeit macht der Springer. Ich komme hin und der Aufseher sagt, Sie gehen uns ganz schön auf den Wecker. Hier wird pünktlich angefangen. Dafür kriegen Sie jetzt erstmal eine halbe Stunde abgezogen zur Strafe. Sag ich zu ihm, mach was du willst. Du gehst mir schon längst auf den Wecker. Du und die Fiat. Leck mich am Arsch oder du kriegst eine in die Fresse. Macht euer scheiß Autos doch selbst. Was geht mich das an? Sämtliche Arbeiter drumherum starrten mich an und ich sagte zu ihnen, ihr Scheißtypen, ihr Arschlöcher, ihr seid doch Sklaven. Diese Aufpasser hier, diese Faschisten, man muss sie doch windelweich prügeln. Was ist denn das für ein Scheiß? Diese Insekten da, in die Fresse rotzen sollte man sie. Und dann machen wir, was uns passt. Wir sind doch nicht beim Militär hier. Ich machte mich also ziemlich unlustig an die Arbeit, weil ich kämpfen wollte. Ich wollte was machen und es passte mir nicht, einfach nur so dazustehen. Nach einiger Zeit hörte ich Schreie von weit her. Die Karosseriewerkstätten sind riesige Schuppen, die man nicht überblickt, wo ein enormer Radau herrscht, sodass man die menschliche Stimme überhaupt nicht hört. Um miteinander zu reden, müssen die Arbeiter ständig schreien. Ich höre Radau, Geschrei und sage mir, das sind die Genossen, die mit der Demonstration beginnen. Aber man verstand nicht, wo sie waren, weil man nichts sah. Ich verlasse also meinen Arbeitsplatz quer durch die Fließbänder hindurch, gehe mitten durch, wo die anderen Autos stehen, und zu den Genossen. Ich komme hin und schreie mit. Die komischsten Sachen schreien wir, die einen Dreck damit zu tun hatten, bloß um die Aufmerksamkeit zu erregen. Mao Zedong, Ho Chi Minh, Arbeitermacht und andere Sachen, die mit nichts zu tun hatten und die wir nur gerne sagen wollten. Die mit der Fiat und unserer Arbeit nichts zu tun hatten. Das war der Grund, warum wir Mao und Ho schrien. Auch die Leute, die gar nicht wussten, wer das überhaupt war. Es hatte mit der Fiat einen Scheißdreck zu tun und das war uns gerade recht. Und dann begannen wir einen Demonstrationszug. So an die 80 Arbeiter. Aber nach und nach, wie der Zug die Fließbänder überquerte, vergrößerte sich der Anhang. An einem bestimmten Punkt kommen wir an eine Stelle, wo Pappkartons herumliegen und reißen sie in Stücke und schreiben mit Kreide drauf. Genossen, lasst die Bänder sein, reiht euch in die Reihen ein. Auf ein anderes, Arbeit ist Krampf, Klassenkampf. Und mit diesen zwei Schildern ziehen wir weiter. Was hier beschrieben wird, diese Demonstrationen werden also zu einem entscheidenden Aktionsform, ich habe das schon erwähnt, in der sich diese neue Subjektivität konstituiert. Auch die politischen Ziele werden in dieser Passage, die ich vorgelesen habe, plötzlich klarer. Natürlich so von jetzt auf nachher wird es nicht in Echtzeit gegangen sein, aber was Balestrini hier eben macht, ist diese Montage, die Situation, dass einer Ich noch sagt und keine Ahnung hat, was er da eigentlich ruft und dann im Wir sagt, wir schreiben auf das Schild mit Kreide, Genossen, lasst die Bänder sein, reiht euch in die Reihen ein. Also das heißt dieses Mobilisierende. Der Demonstrationszug setzt sich in Bewegung. Der Ich-Erzähler spricht. Ein Tohuwabohu müssen wir machen, ohne Ende. Alles kaputt schlagen müssen wir hier. Und dann versetzen wir den Materialkisten Fußtritte, um Rabatt zu machen. Einen heftigen, dumpfen Radau. Bam, bam, bam, bam. 2 Stunden dauert dieser Heidenkrach. Zwischendurch halten wir Versammlungen ab. Mal am Nordende der Bänder, mal im Süden der Bänder. Kreuz und quer laufen wir auf und ab. Kreuz und quer, Moment. Ja, laufen wir durch die Bänder und dabei schreien wir alle im Chor. Mehr Geld, weniger Arbeit, wir wollen alles. Immer die Bänder auf und ab und machen dabei Versammlung. Diese neue Subjektivität konstituiert sich im Kampf gegen die Arbeit. Der Ich-Erzähler sagt, jetzt war auch mit dem Mythos Fiat Schluss. Das heißt, ich hatte erkannt, dass die Fiat-Arbeit eine Arbeit war wie jede andere, wie auf dem Bau oder Teller waschen. Zitat Ende. Der Kampf gegen die Arbeit wird zum Kampf gegen die reformistische Vorstellung einer Rationalität der Produktion, die behauptet, dass Arbeit die Partizipation am gesellschaftlichen Reichtum garantieren könne. Diese neue Subjektivität, die den Kampf gemeinsam aufnimmt, entspricht der bereits angesprochene Wechsel in der Erzählstrategie, wenn an die Stelle des monologisierenden Ich-Erzählers das vielstimmige Wir der kämpfenden Arbeiterinnen und Arbeiter tritt. So ist im Kapitel die Versammlung, das ist das 7. Kapitel, die Stimme des Einzelnen, also der sagt, Genossen, ich bin aus Salerno, nur eine in der Vielheit der proletarischen Menge. Andererseits verlässt der Text bereits ab dem Kapitel der Lohn immer wieder die Ebenen des erzählenden Berichts, um durch eingefügte, hineinmontierte Stücke einer Chronologie der Ereignisse bei Fiat Mirafiori in Turin immer wieder in Erinnerung zu rufen und die Erzählhandlung zu unterbrechen. Neben der Subjektivität der Kämpfenden rückt diese literarische Technik, dieser zeigende Gestus, vor allem die Bedeutung der Kommunikation der Kämpfe in den Blick. Sichtbar oder zumindest auffindbar werden so im literarischen Text die Voraussetzungen einer Subjektkonstitution, die zu rebellieren und zu denken wagt. Ein Aspekt, der die erzählte Geschichte, so meine ich jedenfalls, jene nunmehr weit zurückliegende Geschichte, wie Nanni Balestrini geschrieben hat, auch angesichts der 50 Jahre, die dazwischen liegen, von einer gewissen Relevanz machen und nicht nur von historischem oder nostalgischem Interesse sein lassen. Okay, das war das. Ich zeige euch noch ein wirklich lustiges Stück von Nanni Balestrini. Kleines Rätsel am Ende. Also wir haben ja die zwei sehr plakativen Potere Operaio und Ja zur Gewalt der Arbeiter gesehen. Ist das vorher oder nachher entstanden? Was meint ihr? Ja, es ist vorher entstanden, war jetzt nicht so schwer. Aber Nanni hat immer, also hat es irgendwann ausgegraben. Das ist wirklich ein Original, also das ist kein Original, das ist ein Foto. Aber er hat es nur einmal und hat gesagt, es ist eigentlich immer noch aktuell. Es ist ein Kommuniqué, Kommunikator. Das T hat er überklebt. Also das Wort heißt Kommunikator, Kommuniqué. Das T hat er überklebt, das sieht man jetzt da in der Projektion nicht so sehr. Und es sind die Gedanken des Dichters angesichts des fehlenden Publikums. Ich nehme eine Dusche und ziehe mir was Frisches an. Der müde Intellektuelle. Die Liebe siegt. Also der müde Intellektuelle bekennt, die Liebe siegt. Irgendjemand, wir sind isoliert, aber trotzdem wird Effizienz gefordert und weder Gott noch Teufel noch Dämon. Ich will keine Minute verlieren. Das kommt einem auch irgendwie so bekannt vor. Ein Leben in der Hölle. Und das ist nicht, also ein wenig mal in, also wahrscheinlich Unzufriedenheit. Ja, also das ist so, wie er seine Arbeit gesehen hat, wenn niemand ihn inspiriert hat. Also das schließt so ein bisschen. Und dann wollte ich, weil ich gedacht habe, hier würde voll und Party und Tanz. Das ist jetzt eigentlich kein Tanzthema und vielleicht funktioniert es auch nicht. Nee, es funktioniert nicht, weil ich kein Netz habe. Das hat Nanni gemacht für die Documenta vor 10 Jahren. Das müsste die Documenta 13 gewesen sein, ja, in Kassel. Es sind Ausschnitte, 143 Ausschnitte aus katastrophische Bilder von Zerstörungen, sowohl Umweltzerstörung, das ist jetzt irgendwie gerade eine Ölkatastrophe, Umweltzerstörungen, Kriegen, Bombardements, Dürren, Hunger. Wie gesagt, 143 Ausschnitte. Jeder Ausschnitt ist ungefähr eine Minute lang. Die Tonspur passt nicht zu dem Ausschnitt, den man sieht. Und das wird von einem Computer in 2 Millionen Variationen über die 100 Tage der Documenta verändert. Also man sieht einfach nur ein Inferno. Man bleibt 5 Minuten davor stehen und versteht ungefähr, okay, die Welt ist am Arsch. Ich hatte damals das Vergnügen, eine Veranstaltung mit Nanni zu machen. Er wurde dabei gefragt, sehen Sie die Welt wirklich so katastrophal? Und er hat gesagt, ohne soziale Bewegung war die Welt schon immer katastrophal. Okay, das war mein Schlusswort. Danke. Danke, Thomas, für, wie du es genannt hast, für die Reise genau in die Kämpfe der sozialen Bewegungen in Italien, sozusagen nach Gramsci und auch in das Werk von Balestrini. Du hast vorher gesagt, es gibt noch die Chance für Fragen danach, trotz des langen Tags, wenn es welche gibt. Vielen, vielen Dank für die Lesung. Ich fand sie sehr bereichernd. Ich habe noch mal eine Frage ich habe nicht ganz verstanden, mit welcher literarischen Technik die Goldene Horde geschrieben wurde oder entstanden ist, weil ich den Eindruck hatte, dass du das schon als eine Art von dokumentarischen Kommentar benutzt hast jetzt für bestimmte Ereignisse. Und zugleich hast du aber gemeint, dass das ja eigentlich wie eine Art von, also wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art robotergestützte Collage war. Oder okay, dann habe ich es falsch verstanden. Kannst du das nochmal erklären? Also die Goldene Horde ist nicht vom Roboter. Das ist dieses Gedicht Tape Mark One von 1961. Das hat der Roboter gemacht. Nee, die Goldene Horde ist einfach ein Archiv. Also es ist praktisch, der Mitautor Primo Moroni war Buchhändler. Naja, gut, also die wichtigste linke Buchhandlung in ganz Italien. Libreria Calusca, hatte einen Verlag, Calusca City Lights, und das ist eine lange Geschichte. Die Verbindung ist die Beat Generation, also die sogenannten Beatniks, diese Literatur der US-amerikanischen Westküste, Ferlinghetti. Ferlinghetti war aus Mailand, beziehungsweise seine Familie stammt aus Mailand, ist mit dem kleinen Ferlinghetti. Und er hatte immer diesen Kontakt gehalten. Und da gibt es in San Francisco gibt es eben diesen Bookshop, Calusca City Lights. Und Primo Moroni hat seinen Buchladen genauso genannt. Diesen Buchladen gab es seit den 60er Jahren. Und Primo Moroni war jemand, der bedrucktes Papier niemals wegwerfen konnte. Das heißt, er hat auch alle Flugblätter, alle Zeitungen, er hat alles gesammelt. Und es war ein riesiges Archiv. Und aus diesem Archiv haben sie praktisch die Texte, die sie in ihren eigenen Text hineinmontiert haben. Sie haben schon einiges davon geschrieben, aber ich würde sagen, mindestens die Hälfte des Texts, den man hier jetzt lesen kann, stammt weder von Moroni noch von Balestrini, noch von beiden, sondern das sind Dokumente, die sie als Archivmaterialien reingenommen haben, um eben diese Erinnerung an die Kämpfe seit den 50er Jahren irgendwie lebendig zu halten. Es war wirklich diese Situation nach 1979, nach den Verhaftungen des 7. April. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Also ganz kurz, dieser christdemokratische Politiker Aldo Moro wurde 1977 entführt und ermordet von den Roten Brigaden. 1977 war gleichzeitig der Höhepunkt der subkulturellen Bewegungen in Italien. Es gab diese unglaublich großen Festivals mit, also Woodstock-artige Festivals, bei denen Hunderttausende zusammenströmten und im Regen irgendwelche tollen Sachen machten. Ich war damals noch zu jung, tatsächlich. Aber es war irgendwie mythisch. Und aber gleichzeitig war es eben so eine Abschwungphase der politischen Bewegungen. Und es gab diese sogenannte Strategie der Spannung, das heißt, der Staat hat mit allen möglichen repressiven Maßnahmen versucht, dieser etwas aus der Kontrolle gekommenen Bewegungen Herr zu werden, hat teilweise Paragraphen aus der niemals abgeschafften faschistischen Strafprozessordnung wieder in Gang gesetzt, also die zum Beispiel aus einem Untersuchungsrichter erlaubten, Leute erstmal in den Knast zu schicken, nicht 24 Stunden und nicht 48 Stunden, sondern bis zum Beginn des Prozesses, das heißt manchmal mehrere Jahre. Und das war aber alles nicht genug. Und dann kam eben am 7. April 1979 das sogenannte Konstrukt Calogero, das war auch so ein Staatsanwalt, das besagte, dass alle Teil einer großen subversiven Verschwörung sind. Und mehrere hundert Intellektuelle, unter anderem eben Negri, Mario Tronti. Mario Tronti war zu dem Zeitpunkt übrigens Mitglied der PG, also er war sozusagen auf der legalen Seite der Macht. Aber wurden verhaftet. Nanni Balestrini war nicht in seiner Wohnung. die Polizei stand vor der falschen Tür. Er hat es aber irgendwie mitgekriegt. Er ist von Turin, konnte man dann so schräg hinten die Alpen hoch. 7. April, es lag Schnee, er ist auf Skiern nach Frankreich ins Exil. Und viele andere gingen auch ins Exil. Also das heißt, sie landeten erstmal im Knast oder sie gingen ins Exil. Und von den Bewegungen, das heißt die studentischen Bewegungen, die feministischen Bewegungen, aber auch eben diese autonome Arbeiterbewegung, Militante landeten zu Tausenden in Knästen. Also wirklich, es waren Massenverhaftungen. Und es war eben so eine Situation, in der der Staat zeigen konnte und zeigen wollte, wer die Macht hat. Und Zeitschriften wurden verboten und Bücher, den Verlagen wurde angedroht, dass sie natürlich sämtliche staatlichen Subventionen verlieren, wenn sie solche Bücher weiterverkaufen. Und dann haben sie das eben erstmal aus der Distribution genommen. Okay, und in den Bibliotheken wurden diese Bücher in die Giftschränke verbannt. Wo, also, was steht da? Hitler ist mein Kampf oder so, ja. Also das heißt, subversive Literatur war weg. Und deswegen ist das als Archiv, als Erinnerung an diese subversive Literatur 1987 erstmal entstanden. Das war das Projekt. Dass es dann später einfach so gelesen wurde als ein Buch von zwei Leuten, ist auch okay. Man merkt halt, dass es unterschiedliche Autorinnen und Autoren da schreiben und unterschiedliche Formen. Da gibt es Gedichte drin und alles Mögliche. Aber ja. So, viel zu lange Antwort. Noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Ansonsten kann ich auch nochmal auf den Bücherschrank verweisen. Da gibt es einige Bücher von Balestrini und auch das von dir herausgegebene, der Band Landschaften des Wortes. Das gibt es dann morgen wieder bei der Cafete zu erwerben. Und genau, du bist heute Abend ja noch da. Also wenn es noch Fragen ergeben, dann auch an der Bar. Danke dir, dass du da warst und uns allen einen schönen Abend. Ja, ich danke euch. Ich danke euch für die Einladung und einen schönen Abend.